Sie haben gewonnen. Ja, Sie haben richtig verstanden. Sie haben das Recht gewonnen, Ihr Leben zu ändern und nichts und niemand kann diese glückliche Entwicklung, die ich Ihnen in aller Bescheidenheit hier mitteile, aufhalten. Sie sind an der Reihe. Das Rad wird sich endlich drehen. Die Sterne haben Sie ausgewählt. Ich werde Ihnen alles erzählen. Sperren Sie die Ohren auf, denn es ist unglaublich. Sie wissen es vielleicht nicht, aber seit unserer ersten telepathischen Begegnung tauchen Sie regelmäßig in meinen Gedanken auf. Ich muss sogar zugeben, dass Ihr Fall mich fasziniert. Es beschäftigt mich so sehr und stark, dass ich gestern den Drang verspürt habe, Ihre Sterne zu befragen, um kosmische Neuigkeiten über Sie zu erfahren. Dabei habe ich eine erfreuliche Entdeckung gemacht. Nach verschiedenen Kontrollen bin ich sicher. Ihre astrologische Sternenkonfiguration steht im Zentrum eines neuen Zyklus, eines Glückszyklus. Er wird jetzt beginnen und im Laufe der folgenden Wochen sich weiterentwickeln. In 30 Jahren, was sage ich, in 30 Jahren Berufserfahrung habe ich so etwas selten gesehen. Was Ihnen geschieht, ist so geheimnisvoll, dass ich mehr darüber wissen wollte und deswegen habe ich an Ihrem Horoskop gearbeitet. Ich kann Ihnen sagen, dass Ihr Horoskop einige wunderbare Überraschungen für Sie bereithält. Das ist fast unglaublich und seit langem habe ich so etwas nicht gesehen. Alle Sterne der Schöpfung kreisen in perfekter Harmonie um Ihr Horoskop. Und Sie befinden sich im Zentrum dieser astrologischen Energie. Sie sind der Kern. Bereiten Sie sich jetzt auf diese neue Wendung vor, die Ihr Leben nehmen wird. Denn in diesem Glückszyklus können sich alle Ihre Wünsche erfüllen. Sobald Sie in diesen Zyklus eintreten, erleben Sie das Glück, das Sie sich immer erträumt haben. Werden Sie so wunschlos glücklich, wie Sie es noch nie gewesen sind. Werden Sie von diesen günstigen Sternen für lange Zeit wie getragen, geführt werden. Was in diesem Jahr nicht zu unterschätzen ist. Werden Sie endlich das Leben führen, das Sie verdienen, ein Leben voller Freude und Wohlstand. Ich hege für Sie eine gewisse Verbundenheit, wie Sie sich denken können, und deswegen rechne ich meine Arbeitsstunden für Sie nicht auf. Nach dem, was ich gesehen habe, möchte ich Ihnen bestmöglich helfen, damit Sie diese herrliche Glücksperiode, in die Sie bald eintreten werden, nutzen können, und deswegen habe ich jetzt beschlossen, Ihnen ein wunderbares Geschenk zu machen. Das Baraka-Amulett. Dieses Geschenk, das ich Ihnen übermitteln möchte, ist ein Beschleuniger für das Glück. Es handelt sich um ein Glücksamulett. Mit seiner Kraft können Sie alle positiven astrologischen Glückswellen einfangen, die in dieser unruhigen Phase unverzichtbar sind. Als erstes wird Ihnen das Amulett die notwendige Energie verleihen, um den Wandel in Ihrem Leben wahrnehmen zu können, und in der Folge schützt es Sie und dient Ihnen als Schild gegen alle negativen Kräfte, die sich möglicherweise Ihrem Glück in den Weg stellen können. Wie Sie sich denken können, verfüge ich schon seit mehreren Jahren über dieses Amulett, und ich erinnere mich noch genau an den Moment, als ich es erhielt. Es war eine Vollmondnacht, in der ich nicht einschlafen konnte. Ich beschloss daher, einen Spaziergang durch das Dorf zu machen, in dem ich mich befand. Gedankenverloren ging ich vor mich hin, als plötzlich eine Sternschnuppe die Nacht zerriss und mich blendete. Ich fiel auf meine Knie und war nicht in der Lage, die Augen zu öffnen. In diesem Moment hatte ich eine Vision. Ein alter Mann stand plötzlich vor mir und sprach: »Chris, ich kenne dich gut. Ich weiß, dass du den Menschen hilfst und dass du viele gute Taten vollbringst. Ich bin wirklich stolz auf dich. Du hast immer die richtige Wahl getroffen. Du hast immer die Menschen ausgewählt, die Hilfe für ein besseres Leben am meisten verdienten. Ich bin gekommen, um dir etwas zu geben. Es ist das Baraka-Amulett. Demjenigen, der es besitzt, ermöglicht es ein besonderes Leben. Und ich weiß schon jetzt, dass du es einem guten Menschen weitergibst, wenn es nötig ist.« Ich öffnete meine Augen. Mein Großvater hatte zu mir gesprochen und ich hatte seine Botschaft verstanden. Es ist nun mehrere Jahre her, dass ich dieses Amulett aufbewahre, und ich habe noch niemals die Notwendigkeit gesehen, seine Kraft einem Menschen zu geben, der es wirklich verdient. Doch nun ist dieser Moment gekommen. Ich bin voll und ganz überzeugt, dass die Macht meines Baraka-Amuletts Ihnen ein außergewöhnliches Leben ermöglichen wird. Das Baraka-Amulett hat wertvolle Kräfte. Sein Geheimnis kann von uns nicht erfasst werden, und wir müssen es akzeptieren. Sie haben es schon geahnt. Seine Kraft kann nur manchen Menschen unter gewissen Bedingungen übertragen werden. Die erste Voraussetzung lautet, dass es sich um einen rechtschaffenen Menschen handelt. Die Sterne haben Sie aus diesem Grunde ausgewählt, ein neues Leben zu führen. Die zweite bezieht sich auf einen präzisen Zeitraum, was in Ihrem Falle ebenfalls zutrifft, denn Sie werden in einen Glückszyklus eintreten. Die dritte und letzte Voraussetzung besteht in einer symbolischen Spende, denn Sie wissen ja, dass man von dieser uralten Regel nicht abweichen kann. Sie sind nur zwei Schritte vom Glück entfernt, daher warten Sie nicht länger und füllen Sie schnell das Formular aus, das Sie unter dieser Videoaufzeichnung finden. Ich sage bis bald per E-Mail.